Es tut mir unendlich leid, ist ein weiterer Song auf eurem Album und dieser Titel hat ähnlich wie SOS auch das Potenzial, die Fantasy-Fans auch zu überraschen. Man rechnet jetzt, wenn man den Titel liest, mit einer Ballade, um sich zu entschuldigen und dann kommt dann was ganz anderes bei raus. Es tut mir unendlich leid, dass ihr noch zusammen seid. Ihr scheut euch offenbar nicht davor, auch mal die Wahrheit auszusprechen, wenn ich das richtig interpretiere. Nein, wenn man natürlich sich von einem Partner getrennt hat und irgendwie, denke ich mal, sieht, dass derjenige nicht mehr so glücklich ist und es bestehen immer noch Gefühle für diesen Menschen, ist das natürlich auch etwas, was einen leid tun kann. Ja? Dass, wenn man vielleicht auch selber irgendwie seinen Weg gegangen ist, dass die Partnerin zwar in einer Beziehung ist oder der Partner, aber leider doch nicht so glücklich, wie es nach außen scheint. Bei dem Song liegt auch nahe, es tut mir unendlich leid. Welche Entscheidung in deinem Leben tut dir, Freddy, besonders leid? Gibt es da etwas? Ja, da gibt es bestimmt einige Entscheidungen, die mir leid. Ja, leid direkt nicht. Ich würde die Entscheidung heute nicht mehr so treffen wie damals, aber leid tut es mir nicht. Also ich sage immer, alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, das habe ich bewusst getan und ich bereue nichts.